1. Ein bedeuten Zeichen erst jenem Himmel, ein Frau, die von der Sun am Halt war, den Mondenteren fassen hat und einen Kranz aus Wolfsternen auf dem Kopf trug. 2. Sie war schwanger und litt unter den Schmerzen der Geburt, danach zeigte sich ein weiteres Zeichen im Himmel. 3. Es war ein großer, furoter Drasch, der sieben Kopfer und sein Horne soe sieben Diadem auf seinen Kopfen besaß. 4. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Stern vom Himmel und warf sie auf die Erde, der Drasch positioniert sich jedoch vor der gebarenden Frau, kein Sofort nach der Geburt zu verschlingen. 5. Sie gebar einen Sohn, der dazu bestimmt war, alvolke mit einem eisernen Stab zu regieren, Diocese kind word jedoch zu gotten seinem Thron intrakt. 6. Die Frau floh daraufhin in die Wust, wo Gott einen Ort bereitet hat, und dem sie für ihn 1260 Tage versorgt werden sollte. 7. Im Himmel brach ein Krieg aus, in dem Michael und sein Engel gegen den Drachen kämpften. 8. Obwohl der Drach und sein Engel kämpften, konnten sie nicht siegen, infolgedessen fanden sie keinen Platz mehr im Himmel. 9. Der Gross Drash, die Altschlange, die Ortstufel und Satan genannt werden die Gans Welt werfet, word auf die Erde hinabgeworfen und sein Engel werden mit im hinabgestürzt. 10. Daraufhin hort ich ein Lordstimm im Himmel verkunden, nun sind das Heil, die Markten das Reich unseres Gottes soe die Autorität seines Christus gekommen, denn der Ankläger unserer Geschwister, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott anklagte, word hinabgeworfen 11. Sie haben in Deutsch das Blut des Lams und aufgrund ihres Zeugnisses besiegt, wobei sie ihr Leben nicht geschont haben, selbst angesichts des Todes. 12. Die Schaubfreutjuk, Himmel und all, die darin wohnen. Doch wie her der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist in großem Zorn zu Juk herabgekommen, die weiß, das im Ne noch wenig sieht bleibt. 13. Als der Drash erkannte, dass auf die Erde geworfen worden war, verfolgte die Frau, die den Sohn geboren hat. 14. Der Frau werden jedoch die zwei Flügel eins großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüsten erin bestimmten Ort fliegen konnte, wo sie für ein Zeit, zwei Seiten und ein halb Zeit vor dem Angesicht der Schlange versorgt werden sollte. 15. Die Schlange spied daraufhin aus ihrem Rechen Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, sie durch die Flut weggerissen. 16. Die Erde half der Frau, indem sie sich aufnieten den Strom verschlang, den der Drash aus seinem Rechen Jespion hat. 17. Der Drash word zornig über die Frauen zog die Schalb aus, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommen, die Gottes Gebot halten und das Sohnes Jesu besitzen. 18. Das Kapitel endet hier.